da suchte ich stumm ein Lächeln von dir, denn unsere Herzen waren nah und doch du entzogst dich mir. Und all mein Sehnen, mein ganzes Leben wurde zum Lied für dich, wenn's auch in deinem Herzen klingt, dann wird es das Glück für mich. Öffne dein Herz, meine Liebe, o du meine Freude, mein Glück, dass es doch immer so bliebe, so wie bei dem ersten Blick. Gemeinsam wollen wir wandern die Straßen der Liebe zu zweit.